fallen und dann kannst du separate us. No, no, no. So schöne Jahre, lass dich nie mehr allein. Und kriegen wir uns in die Haare, kann keiner lang sauer sein. Ja, du warst bei allen schweren Zeiten, hab dir viel zu verdanken. Kann bei dir alles vergessen und neue Kraft bei dir tanken. Und kommen wir auch mal ins Schwanken, uns zwei haut nicht so leicht um. Würdet euch gern mit uns tanken, doch ist uns leider zu dumm. Du bist die Beste, so natürlich brauchst kein Gold, um zu glänzen. Und ich tu alles nur für dich, weil wir uns perfekt ergänzen. Nur wir sind jung, frei, gesund, kreativ, talentiert, alternativ orientiert und positiv inspiriert. Und was auch immer passiert, du bist für mich nicht zu ersetzen. Ich weich nicht von deiner Seite und will dich niemals verletzen. Es ist nicht immer leicht, doch wir schaffen alles zu zweit. Und welche Hürden wir auch nehmen müssen, wir sind bereit, yeah. I know we meant to be together, Miguel. And my love, it flows like a waterfall. No, then can separate us. No, no, no, no matter what them do, no matter what them say. Ich dich liebe, fehlen mir die Wörter, liebe dein Lächeln, deine Augen, deine Art, deinen Körper zu wissen, dass wir füreinander da sind, was auch geschieht. Gib mir unendlich Kraft und darum schreibe ich dir dieses Lied. Ja, schon seit mehr als 4 Jahren halten wir zwei fest zusammen und es reicht schon ein kleiner Blick von dir, mein Herz in den Flammen. So viele Leute da draußen, die so schlecht von uns reden, doch was soll's, wir hören nicht hin und wir genießen das Leben. Und wenn wir auch gelegentlich wieder wegen Kleinigkeiten anfangen zu streiten, weiß ich, du wirst mich begleiten, egal wohin wir auch gehen, wohin das Schicksal uns führt. Wir werden unser Ziel erreichen, ganz egal was passiert, yeah. Like a waterfall. No, them can separate.